Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also in der Physik wird ja gemessen. Es wird ja viel gemessen. Wird alles Mögliche gemessen. Intensitäten von Teilchen und von Licht. Physik heißt vor allen Dingen, dass was gemessen wird, quantitativ gemacht wird. Physik heißt Vergleich von einer theoretischen Vorhersage mit einem Experiment oder umgekehrt. Ein Experiment wird gemacht und hinterher wird eine Theorie gemacht, die das möglicherweise erklärt. Dann hat man Erwartungswerte. Man hat als Experimentalphysiker genauso Erwartungswerte wie als Theoretiker. Der Theoretiker hofft natürlich, dass das, was er vorhergesagt hat, auch gemessen wird. Der Experimentalphysiker hofft unter Umständen, dass er genau das nicht misst, was erwartet wird. Darum soll es heute gehen. Es soll darum gehen, dass etwas, was eigentlich erwartet worden ist, nicht gemessen wurde und trotzdem eine umso tiefere Bedeutung hat, als man das ursprünglich gedacht hatte. Es geht heute um alles. Es geht um die Sonne. Es geht um das Universum, es geht um den Aufbau des Universums, es geht um, also wirklich um alles. Und das Ganze anhand eines Teilchens, dessen Existenz zunächst einmal von einem Theoretiker vorhergesagt worden ist. Ne? Die Neutrinos. Sie wissen ja, worum es geht. Neutrinos sind kleine Teilchen, sind Teilchen, die eigentlich so gut wie nichts machen. Die Neutrinos entstehen bei Kernreaktionen. Ursprünglich wurden sie, sie wurden vom Himmel geholt, weil man sich für Experimente im Labor keine andere Erklärung ausdenken konnte, als die, dass es noch ein Teilchen geben muss, das man nicht messen kann, zumindest damals nicht messen kann. Und deswegen hat ein Theoretiker gesagt, das Teilchen muss noch da sein, ansonsten ist das ganze Gebäude der Physik deutlichen Erschütterungen ausgesetzt, das wollen wir nicht. Also zunächst mal schien es ein Rettungsversuch zu sein, die Neutrinos, aber dann wusste man, die Neutrinos gibt es, man hat sie gemessen in großen Tanks, aber... Tja, nun ja, wir werden das gleich sehen, was ich meine. Nun, Neutrinos sind, um das nochmal kurz zu sagen, Neutrinos sind Teilchen, die entstehen bei Kernreaktionen. Sterne sind Kernreaktoren, Fusionsreaktoren, Atomkerne verschmelzen miteinander und dabei entstehen Neutrinos. Diese Neutrinos, so die Theorie, tun nichts. Sie laufen durch die Sonne durch. Die Information der Neutrinos, wenn wir sie entdeckten, dann wüssten wir, wie die Kernreaktionen im Innern der Sonne aussehen, weil die Neutrinos uns direkt etwas sagen, wie die Kernreaktionen tatsächlich verlaufen, denn sie laufen durch den Sonnenkörper durch und könnten die Erde erreichen. Die freie Weglänge der Neutrinos ist ungefähr so groß wie der Abstand Sonne-Saturn, 80 Lichtminuten. Das heißt, die machen quasi nichts. Ja, wie viele Neutrinos produziert denn die Sonne, wenn sie nun tatsächlich Neutrinos produzierte? Ja, das können wir kurz ausrechnen. Pro Sekunde werden in der Sonne 2 mal 10 hoch 38 Wasserstoffatome zu Helium verschmolzen. Dabei entstehen jeweils 2 Neutrinos. Nun ja, die Erde hat einen bestimmten Abstand von 150 Millionen Kilometer. Also jetzt hier im Moment, pro Quadratzentimeter pro Sekunde 60 Milliarden Neutrinos. Merken Sie es? Überall, durch sie hindurch, durch alles, was auf dieser Welt da ist, laufen 60 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter pro Sekunde. 60 Milliarden Neutrinos. Unwahrscheinlich. Doch, ist aber so. Ist wahr. Naja, also nun, offenbar machen die ja nichts. Ne? Also man könnte jetzt denken, dass sind die Neutrinos dafür verantwortlich, dass es mich manchmal am Rücken genau da kratzt, wo ich nicht hinkomme? Na, sind sie nicht. Neutrinos verursachen auch keine Blitze in den Augen. Sie verursachen eigentlich überhaupt nichts. Sie machen so gut wie nichts, denn sie sind Teilchen, die der schwachen Wechselwirkung unterliegen. Und deswegen sind sie so saumäßig schwer zu messen. Und dann hat man versucht, sie zu messen. Man hat vor allen Dingen genau versucht zu messen den erwarteten Neutrinofluss von der Sonne. Diese 6 mal 10 hoch 10, also 60 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter pro Sekunde, davon sollten nämlich einige in einem bestimmten Detektor, also in einem bestimmten Apparat, wovon ich Ihnen gleich noch was erzählen werde, sollten die gewisse Reaktionen verursachen. Man hatte also einen klar definierten Erwartungswert. Vor 32 Jahren hat man angefangen, in einer Goldmine in South Dakota, in Homestead, einen 380.000 Liter Tank voller Tetrachlorkohlenstoff zu setzen. Und die Erwartungshaltung war, dass ab und zu von diesen unglaublich riesigen Mengen Neutrinos, die durch diesen Tank gehen, eines aus dem Chlor, was da drin ist, ein Argonatom macht. Erwartungswert war 1,5 Argonatome pro Tag, also 3 Argonatome pro 2 Tage. Ja, gemessen hat man viel weniger. Deswegen ist das Thema heute, wo sind die Neutrinos? Wo sind sie? Wo sind die Sonnenneutrinos? Ja. Sind sie vielleicht gar nicht da? Ja. Ist das Experiment gescheitert? Ist die Theorie falsch? Oder was? Es ist alles viel irrer, als Sie sich das in Ihren schlimmsten Vorstellungen vorstellen können. Neutrinos entstehen, so die Theorie, wie gesagt, entstehen durch diese Kernreaktion im Innern. Nicht? Und wir wussten natürlich inzwischen, also was sagen wir, ich war ja nicht daran beteiligt, aber die Physiker wussten natürlich, die Sonne muss ein Kernreaktor sein, denn sie lebt schon so lange. Es war bekannt geworden, dass die Erde so alt ist, 4,5 Milliarden Jahre alt. Es war bekannt geworden durch die geologischen Sedimente, dass offenbar die Sonne schon seit Ewigkeiten scheint, also seit 4,5 Milliarden Jahren. Wo soll sie ihre Energiequelle herkriegen, wenn nicht durch Kernfusion? Das ist eine alte Diskussion des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Deswegen wissen wir, es muss eine Maschine im Innern sein. Und der Beweis war ja, man hat ja Neutrinos gemessen. Man hat sie gemessen. Man wusste, man weiß, die Neutrinos kommen von der Sonne. Die Sonne verliert 2% ihrer Energie über Neutrinos. Den Rest verliert sie durch Strahlung. Ja, okay, so weit, so gut. Aber wir haben nicht genügend Neutrinos gemessen. Die Sonne hat ein Neutrino-Defizit. Das sogenannte solare Neutrino-Problem. Ein unwahrscheinlicher Ausdruck. Jahrelang hat man sich darüber Gedanken gemacht, wieso messen wir so wenig Neutrinos? Ja? Ungefähr 2/3 unserer Neutrinos fehlen. Wieso messen wir sie nicht? Jetzt muss man tief, ganz tief, Sie merken schon, wie mein Gesicht sich verändert. Jetzt wird es nämlich wirklich kritisch, muss mich hier in Falten ziehen. Jetzt muss man tief in die Elementarteilchenphysik einsteigen. Es gibt nämlich, wie soll ich sagen, Neutrinos haben unter Umständen ein Identitätsproblem. Es gibt 3 verschiedene Sorten von Neutrinos. Es gibt das Elektroneutrino, das ist das, was normalerweise entsteht, wenn im Innern der Sonne Atomkerne miteinander verschmelzen. Es gibt auch noch 2 andere Teilchen, Myon und Tau-Teilchen, die haben auch jeweils ein Neutrino. Und nun gibt es im Prinzip die Möglichkeit, so hatte man in den 70er Jahren ausgerechnet, gibt es im Prinzip die Möglichkeit, ich wiederhole im Prinzip, dass wenn das Elektron-Neutrino eine Ruhemasse hat, also eine Ruhemasse hat, dann könnte es passieren, dass es beim Durchgang durch den innersten Teil der Sonne, der ja 10-mal dichter ist als Blei, möglicherweise zu einer Umwandlung kommt von einem Elektron-Neutrino in ein Tau-Neutrino oder ein Myon-Neutrino. Die Experimente, die allerersten Experimente, die aber gemacht worden sind, nämlich dieses Ding in Homestead, dieser 380.000-Liter-Tank, der konnte praktisch nur Elektron-Neutrinos entdecken. Könnte es also sein, dass wir den Neutrino-Fluss nicht messen können mit diesem Experiment, sondern dass wir andere Detektoren brauchen, um zu gucken, ob die anderen Neutrinosorten tatsächlich von der Sonne kommen? Das hätte allerdings Konsequenzen, Herrschaften. Das würde nämlich bedeuten, die Neutrinos haben eine endliche Ruhemasse. Bevor ich zu den Experimenten komme, erstmal die Konsequenzen. Wenn wir jetzt sowas finden, na, was heißt das? Neutrinos haben eine endliche Ruhemasse. Neutrinos entstehen in Sternen. Ja? Neutrinos entstehen vor allen Dingen in großen Sternen. Vor allen Dingen dann, wenn diese Sterne sehr heiß sind, große Sterne sind heiß, dann wird sehr, sehr viel mehr Leuchtkraft, also Energie, abgestrahlt durch Neutrinos. Viel mehr unter Umständen in den letzten Brennphasen eines großen Sterns wird viel mehr Energie durch Neutrinos freigesetzt als durch Strahlung. Deswegen haben die so Riesenprobleme, diese Sterne, weil sie auf einmal diese ganze Energie verlieren durch den Neutrinofluss und nicht durch Strahlung. Das heißt, da es so wahnsinnig viele Sterne gibt, da es so wahnsinnig viele Kernreaktoren gibt letztlich, die alle Neutrinos produzieren, wenn diese Neutrinos eine endliche Ruhemasse haben, dann könnte es sein, dass die Neutrinos einen nennenswerten Teil der Materie im Universum darstellen, die wir als die dunkle Materie bezeichnen. Eine winzig kleine Masse eines Neutrinos, weil es so riesig viele Mengen davon gibt, könnte unter Umständen einen Anteil der dunklen Materie darstellen. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Jetzt muss man wissen, um diese Tau- und Myon-Neutrinos festzustellen, muss man anders Neutrinos detektieren, als man das gemacht hat mit diesem Ding in Homestead. In Homestead, das war eben was für einen Anfang. Das war ja das triumphale Experiment, dass man wenigstens die Elektron-Neutrinos von der Sonne schon mal gemessen hat. Aber wie ist das mit Tau- und Myon-Neutrino? Vielleicht sollte ich noch eines sagen. Nicht nur Homestead hat zu wenig Neutrinos gemessen, Elektroneutrinos, sondern es gab eine ganze Reihe von Experimenten, nur dass Sie jetzt nicht denken, wir würden uns auf ein Experiment stützen. Nö. Da gab es schon eine ganze Reihe von Neutrino-Experimenten, die haben alle zu wenig gemessen. Also nur, dass Sie nicht denken, das würde nur an dem Experiment liegen. Nein. Ich weiß ja, was in Ihrem Hinterkopf sich abspielt. Natürlich bei mir ja genauso. Als ich das erste Mal so einen Vortrag gehört habe über das solare Neutrino-Problem, habe ich auch gedacht, die haben sich vermessen, nicht? Die haben einfach die falschen Detektoren. Dumm gelaufen, die Experimente zeigten alle das Gleiche. Also zu wenig Elektroneutrinos. Dann aber hat man sich überlegt, wie können wir die anderen Neutrinos detektieren? Und das macht man nicht mit Tetrachlorkohlenstoff, sondern mit schwerem Wasser. Das ist eine bestimmte Isotopenart, die in riesengroßen Behältern im Berg von sehr, sehr vielen Detektoren umgeben wird. Und dabei gibt es nun Kernreaktionen, die Tau- und die Myon-Neutrinos detektieren können. So, wie funktioniert das? Das ist eigentlich uninteressant. Entscheidend ist, dass die Messraten, die man dabei findet, genau dieses fehlende Zweidrittel wiedergeben. Was passiert dann nun? Was muss man sich da vorstellen? Nun, wieso hat ein Neutrino eine Identitätskrise? Ein Neutrino ist ein Zustand, ein Neutrino ist ein Teilchen, das aus drei Zuständen besteht. Wie können wir uns das bildlich klar machen? Wieso kann sich ein Neutrino, wenn es eine Masse hat, tatsächlich in andere Neutrinos verwandeln? Dazu ist es notwendig, dass das ursprüngliche Neutrino, was aus dem Innersten eines Sterns kommt, eine sehr hohe Energie hat. Energie ist ja äquivalent mit Masse. Das heißt, wenn ein Teilchen eine sehr hohe Energie hat, kann es im Prinzip über Strahlung andere Teilchen erzeugen. Beim Neutrino ist es ungefähr so, als ob man ein gekoppeltes Pendel hat. Ja? Also das gekoppelte Pendel kann in die eine Richtung gehen, dann können sie gegeneinander schwingen und so weiter. Auf jeden Fall kann auf diese Art und Weise Energie von einem Pendel auf das andere übertragen werden. Das schwingt eine Weile, dann kommt das andere Pendel wieder zustande und so weiter. Dieser Übergang von einem Zustand zu einem anderen Zustand über ein gekoppeltes Pendel, ja, das ist das, was man Neutrino-Oszillation nennt. Also dass die Tatsache, dass ein Neutrino sich in ein anderes verwandeln kann, diese Neutrino-Identitätskrise, die nur funktioniert, ja, wie beim Pendel, wenn also die Pendelteile wirklich eine Masse haben, denn die Bewegung der einen Masse führt dann dazu, dass die andere Masse irgendwann anfängt zu schwingen und so weiter. Diesen Vorgang kann man praktisch komplett in die Neutrino-Welt übersetzen. Das war natürlich ein riesengroßer Triumph der Neutrino-Physik, dass man tatsächlich die fehlenden Neutrinos gefunden hat, die man immer theoretisch vorherberechnet hat. Das ist ja eine Riesenauseinandersetzung in praktisch allen Phasen und allen Bereichen der Physik, dass man auf der einen Seite theoretische Berechnungen hat, die man natürlich liebend gerne mit Experimenten vergleichen möchte. Manchmal sind die Experimente zu unempfindlich, manchmal sind sie zu unspezifisch, wie in diesem Fall, wo das erste Homestead-Experiment einfach nicht die richtige oder hatte eben nicht das komplette Spektrum der Neutrinos, die tatsächlich da rauskamen. Wichtig ist natürlich hier auch, dass die Theorie in der Lage war, aus den fehlenden Neutrinoraten die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen und sagen, okay, die Tatsache, dass wir offenbar hier irgendwas noch nicht bedacht haben, muss dazu führen, dass wir unsere Theorie erweitern. Die Aussage, dass die Neutrinos überhaupt nicht mit Materie wechselwirken, kann also nicht stimmen, sondern es muss damit zusammenhängen, dass im Innersten dieses Sterns Materie so dicht gepackt ist, dass die Neutrinos eben doch ein bisschen Energie abgeben bzw. sich ineinander verwandeln können. Das ist ja alles, also wenn man sich überlegt, Wolfgang Pauli hat die Neutrinos in den 30er Jahren entdeckt, in den 50er Jahren wurden die Neutrinos zum ersten Mal tatsächlich gemessen, dann hat man vor 32 Jahren angefangen, zum ersten Mal Neutrinos von der Sonne zu messen, dann hat es ja noch eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis man diese Effekte zusammengesetzt hat. Das heißt, wir haben hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Wechselspiel von Experiment und Theorie stattfindet. Wir haben hier aber vor allen Dingen ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir astrophysikalische Konsequenzen aus Laborphysik herausholen. Wir messen etwas und übersetzen es ins Universum. Und das ist natürlich das ist der Triumph der Physik überhaupt, dass wir die Naturgesetze aus dem Labor ins Universum übersetzen können. Und feststellen können, Mensch, das funktioniert überall auf die gleiche Art und Weise. Das ist für uns immer wieder der große Durchbruch, wenn wir solche Transformationen tatsächlich durchziehen können. Die Neutrinos haben eine winzig kleine Ruhemasse, ein 500.000stel eines Elektrons. Sie bilden eine nennenswerte Masse im Universum, aber keinen dominanten Anteil der dunklen Materie. Da müssen wir uns also was völlig Neues ausdenken. Und während bei den Neutrinos alles geplant ist, kann es sein, dass uns in der Zukunft bei der Forschung der dunklen Materie vielleicht eher der Zufall helfen muss. Und Zufall ist ja nichts anderes als ein geheimnisvolles Wort für Vorsehung vielleicht.